Es dröhnet der Marsch der Kolonne, der Tambour schlägt das Fell. Es leuchtet uns die Sonne, sie leuchtet so klar und so hell. Und keiner ist da, der feige verzagt, der müde nach dem Weg uns fragt, den uns der Trommler schlägt. Es flattert uns die Fahne im hellen Morgenwind. Wir wissen bei ihrem Raufen, dass wir Kameraden sind. Und keiner ist da, der feige verzagt, der müde nach dem Weg uns fragt, den uns die Fahne weist.